Gabriel Bach, im Eichmann-Verfahren waren Sie der stellvertretende Ankläger, also nach Gideon Hausner, der zweite Ankläger. Ja. Sie haben auch in der Vorvernehmung von Eichmann den Kontakt zu Adolf Eichmann ja. gehalten und Kontakt zu Avner Less gehabt, der die Polizeiverhöre mit Eichmann ja. durchgeführt hat. Bevor wir auf den Prozess eingehen, Gabriel Bach, geben Sie mir ein Bild von der Stimmungslage, vielleicht nehme ich ein großes Wort, das große Wort nationale Identität, das Bewusstsein von der Shoah und den Umgang mit den Überlebenden. Waren die damals erwünscht, wurde thematisiert, was jüdische Einwanderer zuvor in Europa erlebt hatten, oder versank das hinter der Scham der Zionisten, die das Gefühl hatten, nicht genug gerettet zu haben aus Europa? Also ich war zu der Zeit stellvertretender Generalstaatsanwalt von Israel. Und überraschenderweise hatten wir am Anfang etwas Schwierigkeiten, Zeugen zu bekommen. Denn sehr viele von den Leuten, wir hatten Listen von Überlebenden, von den Todeslägern, Auschwitz und Mauthausen und Treblinka und Belze, Sobibor und so weiter. Und sehr viele von denen hatten jahrelang hindurch abgelehnt, darüber zu sprechen. Auch ihren Familien gegenüber und den Freunden gegenüber haben nichts davon erwähnt. Sie wollten das beiseite schieben, wollten nicht daran erinnert werden. Und wollten auch dann, als Eichmann dann da war, wollten sie nicht da wieder daran erinnert werden. Also ich habe einige von den Leuten zu mir bestellt. Ich habe ihnen gesagt, hör mal, es ist doch eure Pflicht, der Justiz gegenüber, der Gerechtigkeit gegenüber, dem jüdischen Volk gegenüber, der Geschichte gegenüber, dass ihr das mitteilt, was ihr wisst. Einige haben abgelehnt, einige haben gesagt, ja, gut, wir sind bereit, aber einer hat gesagt, ich erinnere mich, ich bin der einzige Überlebende von meiner Ortschaft. Was meiner Familie passiert ist, ist nicht weniger wichtig, als was anderen passiert ist. Also wenn Sie mich als Zeugen rufen, dann werde ich 3-4 Tage sprechen und ihr könnt mich da nicht stilllegen und so weiter. Ich werde dann weitersprechen. Also wir wollten ja manchmal diese Zeugen nur für einen bestimmten Punkt, der nicht gedeckt war durch andere. Wir wollten ja nicht, dass der Prozess zu lange dauert. Da haben wir manchmal auf Zeugen verzichtet deswegen. Aber ich war der Meinung, dass es nicht genügt, nur Dokumente in dem Prozess zu zeigen. Ich war der Meinung, dass um ein richtiges Bild zu zeigen, muss man wenigstens einen lebendigen Zeugen von jedem Land von Europa, wo Eichmann direkt oder indirekt tätig war, als Zeugen zu bringen. Und das haben wir dann auch so durchgeführt. Das ganze Interesse an dieser ganzen Vorgängen damals während der Nazizeit hat sich damals während des Eichmann-Prozesses ungeheuer entwickelt. Es gab besonders unsere Jugend. Bei der möchte ich noch hinzufügen, viele Lehrer und Schulleiter haben mir mitgeteilt vor dem Prozess, dass viele unserer jungen Leute wollten von dem Holocaust nichts hören, wollten nicht darüber sprechen. Weswegen? Einige hatten irgendwie ein Schamgefühl. Ein junger Israeli kann verstehen, dass man in einem Kampf verwundet werden kann, dass man getötet werden kann, dass man eine Schlappe erleiden kann. Das kann er verstehen. Aber er kann nicht verstehen, dass Millionen und Hunderttausende von Menschen sich haben abschlachten lassen, ohne Widerstand zu leisten, aktiv. Und wollten deswegen darüber nicht hören. Also das war nicht die Hauptaufgabe der Staatsanwaltschaft. Aber wir auch haben uns bemüht, unsere Jugend zu zeigen, dass hier kein Grund zur Scham war. Und da haben wir gezeigt, wie Eichmann und andere auf wirklich wissenschaftliche, systematische Weise Leute irregeführt haben. Ganz egal, ob das Juden waren oder Zigeuner waren oder russische Kommissare waren oder Polen oder Tschechen, dass die alle irregeführt wurden bis zum letzten Moment und dann so geschwächt waren, dass sie nicht mehr Widerstand leisten konnten. Und das als zum Beispiel dann, als nachher wie dem Warschauer Ghetto den Juden dort klar war, dass der Tod bevorstand, mit welcher Tapferkeit sie gekämpft haben bis zum letzten Menschen. Also dass hier nicht nur kein Grund war zur Scham, sondern im Gegenteil, dass man stolz sein konnte, wie die Leute damals wirklich mit ungeheurem Mut gekämpft haben bis zum letzten Mann. Also das hat dann, das Resultat war, dann haben wir auch wieder Lehrer erzählt, nach dem Eichmann-Prozess hat sich unsere Jugend, sie wollten hören über die Kultur und über die Geschichte von den Juden in Europa. Sie wollten die Läger besuchen in Polen. Das waren alles Reaktionen auf den Eichmann-Prozess. Wie haben Sie, Gabriel Bach, die Vorermittlungen erlebt? Ja, also ich war dann, also wie gesagt, 9 Monate war ich dort in dem Gefängnis. Wo war das? Das war in Jagur, also nicht weit von Haifa. Ich habe zu der Zeit übernachtet in meinem Hotel in Haifa und jeden Früh kam ich dann in dieses Gefängnis und habe diese Untersuchung, also wie ich Ihnen schon sagte, ich habe Eichmann mitteilen lassen, dass ich bereit bin, ihn zu treffen, wenn er irgendwas Technisches oder Formelles sich beraten will, bis seine Anwälte kommen. Aber ich werde nie vergessen, mein erstes Treffen mit ihm. An dem Tag saß ich in meinem Büro und habe gelesen die Autobiografie von Rudolf Höss, der Kommandant von Auschwitz, der 1948 in Polen zum Tode verurteilt wurde und gehängt wurde. Aber bevor er gehängt wurde tatsächlich, hat er seine Autobiografie geschrieben. Die las ich an dem Tag. Und da las ich gerade, wie er beschrieb, dass sie viele Tage hatten, wo sie 1000 jüdische Kinder pro Tag getötet hatten. Und er beschrieb, wie die Kinder manchmal gebeten hatten, auf Knien manchmal verschont zu bleiben. Und dann schrieb er, dass wenn er die Kinder in die Gaskammer stoßen musste, da bekam er manchmal Kniezittern. Dann fügte er hinzu, aber ich habe mich ja immer geschämt über meine Schwäche, wenn ich gesprochen hatte mit Obersturmbannführer Adolf Eichmann. Denn Eichmann hat mir erklärt, dass es hauptsächlich die Kinder sind, die man zuerst töten sollte. Er sagte, denn wo ist die Logik, dass man eine Generation von älteren Menschen umbringt und eine Generation von möglichen Rächern, die ja auch eine Keimzelle für die Wiedererrichtung dieser Rasse bedeuten könnten, dass man die am Leben lässt. Also das entbehrt vielleicht nicht einer gewissen makabren Logik, aber 10 Minuten, nachdem ich das gelesen hatte, sagte man mir, Eichmann will Sie sprechen. Also von den vielen Momenten dieser ganzen 2 Jahre dort, als ich die Schritte da hörte, gerade 10 Minuten, nachdem ich das gelesen hatte, war es nicht so leicht, nachher eine ruhige Miene zu behalten, als er dann wirklich hereinkam und mir so gegenüber saß, wie Sie jetzt sitzen, ja. Und das sind auch so Momente, die man sehr, sehr schwer vergessen kann. Was saß Ihnen für ein Mensch gegenüber? Was für eine Persönlichkeit, was für ein Bild haben Sie damals dann in den kommenden Monaten kennengelernt? Ja. Ich wurde sehr oft gebeten, ihn zu beschreiben. Ich habe im Allgemeinen bei vielen Angeklagten oder meisten allen eigentlich davon abgesehen, jemanden zu definieren als nur etwas, nur ein Mörder oder nur ein Robot oder nur ein Bürokrat oder nur ein Nazi. Also Menschen sind nie nur etwas. Menschen sind eine Kombination und gehen auch durch Entwicklungsstadien hindurch. Ich glaube, das war auch bei ihm so. Es ist schwer, das nur wenn man, also wir hatten ja eigentlich nur kurze Besprechungen zusammen, auch nur über technische Sachen. Aber von dem, was ich gelesen hatte, also ich habe mich also wirklich doch 2 Jahre praktisch jeden Tag mit seiner Person beschäftigt. Ich glaube, er wollte am Anfang ein Experte sein für Judenangelegenheiten, weil er glaubte, es ist gut für seine Karriere. In der SS, ein gutes Pferd voranzureiten in der SS als Experte für Juden. Dann, wenn man sich jahrelang hindurch beschäftigt mit dem Mord von unschuldigen Menschen, Männer, Frauen und Kindern, dann muss man psychisch davon beeinflusst sein oder sich entwickeln in der Richtung, dass er glaubt, er hat etwas Positives getan. Ich glaube, das war bei ihm auch so. Und da konnte man dann sehen, hauptsächlich nahe Ende des Krieges, das wurde da eine absolute Besessenheit bei ihm. Er war dann so völlig identifiziert mit dieser ganzen Entwicklung, dass er dann wirklich schon extremer und fanatischer wurde als seine Vorgesetzten. Also diese ganze Beschreibung, manchmal, er sei nur ein Befehlsempfänger gewesen, das ist absolut falsch. Und was auch typisch ist, ich habe nachher Untersuchungen gemacht, also in der Gestapo und im Reichssicherheitshauptamt, da gab es ja viele Abteilungen, die hatten alle ihren Referenten und die wurden alle innerhalb von ein oder zwei Jahren auf Rotation ausgetauscht. Der Einzige, der als Vorsitzender der Judenabteilung den ganzen Krieg hindurch in diesem Posten war und geblieben war, Das war Eichmann, weil eben seine Vorgesetzten merkten, dieser Mann ist nicht nur jemand, der so irgendwelche Befehle ausführt, sondern dass er absolut identifiziert und besessen war von dieser. Und wir hatten ja auch Beweise, dass er seinen Kollegen gesagt hat, Ende des Krieges, er hat gesagt, ich weiß, der Krieg ist verloren, aber ich werde meinen Krieg noch gewinnen. Und dann fuhr er nach Auschwitz, um die Tötungen von 10.000 pro Tag auf 12.000 pro Tag heraufzuschieben. Als die deutschen Generäle an der Ostfront inständig gebeten hatten um jeden Zug mit Munition und Verstärkung, da hat er mit allen möglichen Tricks Priorität bekommen für seine Todeszüge. Trotzdem, er wissen musste eigentlich, dass das auch eigentlich dem Kriegseinsatz schaden könnte. Er hat auch ziemlich nah am Ende des Krieges, da war ein Vorschlag, den er ungeheuer unterstützt hat, dass alle deutschen Soldaten, die ein Viertel Juden waren, einen jüdischen Großvater oder eine jüdische Großmutter, dass die entweder kastriert werden sollten oder in Konzentrationslager gebracht werden sollten. Wer dagegen Einspruch erhoben hatte, war der Oberkommandant Keitel. Nicht aus humanitären Gründen, sondern er sagte, die Leute haben jetzt jahrelang zusammengearbeitet mit anderen Soldaten. Es gibt Tausende von Soldaten, die davon betroffen sein könnten. Also das würde demoralisierend wirken auf die Armee und deswegen war er dagegen. Hitler hat nachher Keitel unterstützt in diesem Punkt. Aber Eichmann hat immer weiter dafür gekämpft, auch das durchzuführen. Und er hat ja auch seinem Freund Vizzizeni, mit dem er zusammengearbeitet hatte, dem hat er auch gesagt, sagt er, wenn ich eines Tages es mit mir zu Ende geht, dann werde ich lachend in mein Grab springen mit dem Bewusstsein, ich habe 4 bis 5 Millionen Juden auf diese Weise umgebracht. Das waren alles typische Sachen. Während der Aussage im Gericht in Israel, da hat er gesagt, das sei das kapitalste Verbrechen der menschlichen Geschichte, der Holocaust. Und da wurde ich sehr oft gefragt, während des Prozesses und auch später, ob ich meine, dass er es ernst gemeint hat. Und da habe ich gesagt, nein, ich bin überzeugt, dass das nur so nach außen hin gesagt wurde. Und da wurde ich gefragt, weswegen sagen Sie das? Und da habe ich gesagt, ich könnte mir vorstellen, theoretisch und praktisch, dass selbst ein solcher Mann zwischen dem Ende des Krieges 45 und dem Eichmann-Prozess 61, also 16 Jahre, die Augen hätten ihm geöffnet werden können, könnte seine Meinung ändern. Ich halte es nicht für unmöglich, dass so ein Mann auch Reue empfindet. Aber hier hatten wir Beweise, dass 1956, als er in Argentinien war, da besuchte ihn ein holländischer Journalist mit Namen Sassen, ein Faschist, und der hat seine Lebensgeschichte aufgenommen. Die Idee war, dass er es vielleicht nach Eichmanns Tod würde das veröffentlichen, aber als Eichmann dann gefasst wurde, hat er das in ein Magazin gegeben und da haben wir das bekommen, die Transkript, die Abschrift von dem Tonband mit Eichmanns Verbesserung in seiner eigenen Handschrift. Und da beschreibt er auch, was da so vorgefallen ist in allen Ländern. Also er wusste ja, der Mann kommt aus Holland, sagte, ja, also ich war in Holland, ich habe die Züge gesehen, die Juden da nach Auschwitz gebracht haben, sagt, das war eine Pracht, das war nur eine Pracht, das zu sehen. Und da frug ihn dieser Holländer, aber Herr Eichmann, tut es Ihnen doch manchmal leid, was Sie getan haben? Und dann sagt er, ja, eins tut mir leid, dass ich nicht hart genug war, dass ich nicht scharf genug war, dass ich diese verdammten Interventionisten nicht genug bekämpft habe. Und jetzt sehen Sie das Resultat, die Entstehung des Staates Israel und die Wiedererrichtung dieser Rasse dort. Und da habe ich gesagt, wenn er das gesagt hat, 56, 11 Jahre nach dem Krieg, und jetzt 5 Jahre später, wenn er um sein Leben ringt, spricht er auf einmal über das kapitalste Verbrechen, glaube ich, bin ich berechtigt, etwas skeptisch zu sein, ja, über die Wahrheitstreue von einer solchen Bemerkung. Ich muss auch sagen, wissen Sie, der erste Moment dieses Prozesses, wo diese Richter in den Saal kamen mit dem Wappen von Israel hinter sich und dieser Mann aufstand und Haltung annahm vor einem souveränen israelischen Gericht, eines souveränen israelischen Staates, da wurde mir die Bedeutung der Richtung des Staates Israel klarer als in irgendeinem Moment, der da vergangen war. Je mehr als jede Demonstration oder jede Parade oder jedes andere Moment. Und ich glaube, das war das Gefühl, das man so in ganz Israel eigentlich hatte in dem Moment. Gabriel Bach, wir sprechen hier nicht in einem Studio des Deutschlandfunks, sondern wir sind bei Ihnen zu Hause in Rechavia, im deutschen Viertel in Jerusalem. Rechts neben Ihnen ist die Porträtaufnahme eines nachdenklichen Gabriel Bach. Das ist in einer Verhandlungspause aufgenommen worden. Sie erinnern sich an die Situation? Ja, dieses Bild weiß ich genau, wann es aufgenommen wurde. Das war nicht eine besondere Aufnahme, wollte jemand machen. Das war direkt nach einer bestimmten Aussage, an die ich mich genau erinnere. Das war der einzige Zeuge in Israel, aber ich glaube, der überhaupt gibt. Der war schon in einer Gaskammer, wo schon abgeschlossen war und konnte doch berichten, was da vorgefallen war. Wie kam das? Er war ein Kind. Und er beschrieb, wie man 200 Kinder genommen hat und er einer von denen war und in die Gaskammer gestoßen hatte und wie abgeschlossen war und es dunkel war. Und er beschrieb hier, wie die Kinder erst angefangen haben zu singen, um sich Mut zu machen. Und als da nicht gleich was geschah, fingen die Kinder an, doch zu schreien und zu weinen. Und dann öffnete sich die Tür, weswegen hatten wir auch andere Beweise dafür. Da war ein Zug angekommen mit Kartoffeln in Auschwitz. Und es gab nicht genug SS-Leute, um das zu entladen. Und da hatte der Kommandant die glorreiche Idee, warum nicht einige der Kinder benutzen, um bei der Entladung zu helfen, bevor sie getötet werden. Und da hat man die ersten 20, 30, die nahe der Tür waren, und er war einer von denen, hat man rausgenommen, hat man abgeschlossen, die anderen 170 und 180 wurden gleich getötet und die Kinder mussten helfen bei der Entladung. Dann wurden die auch getötet, aber bei ihm hatte man gesagt, er hätte eine Nachlässigkeit begangen, er hätte einen Schaden angerichtet einem der Lastwagen. Und da hat der Kommandant gesagt, er soll erstmal gepeitscht werden im Lager, bevor er getötet wird mit der nächsten Gruppe. Und der SS-Mann, der das ausführen musste, der hat eine Zuneigung zu ihm empfunden und hat ihn bei sich gelassen, die Schuhe putzen und so. Auf die Weise hat er das überlebt. Und er und noch ein anderer beschrieben auch, wie sie an dem Tag in die Gaskammer kamen. Die Kinder, die noch arbeiten konnten, die wurden im Allgemeinen dafür benutzt, noch einige Tage. Aber wer zu schwach war oder zu klein war, der kam gleich in die Gaskammer. Und da beschrieb er oder einige andere Zeugen auch, da wollte man nicht jedes Kind untersuchen. Und da hat man so ein Tor gemacht mit zwei vertikalen Stäben und einem horizontalen. Und die Kinder mussten da unten durchgehen. Und wer nicht bis zu einer gewissen Höhe kam, der kam gleich in die Gaskammer. Und das haben die Kinder verstanden. Und er war sehr klein und er war sehr schwach. Aber er hatte einen älteren Bruder. Und beide haben das Gefühl gehabt, er wird es nicht schaffen. Und da hat der Bruder Steine genommen und hat sie in die Schuhe getan, unten, damit der Bruder ein bisschen größer sein sollte, und hat ihn hochgehalten. Aber der SS-Mann hat das gesehen, der dieser verantwortlich war. Er hat den Bruder, ich weiß nicht genau, wie er ihn dann entfernt hat, und hat den Jungen in die Gaskammer geschickt. Also, ich meine, es gab in dem Prozess viele grausige Momente, aber dieser war doch so, dass die Richter, sie waren auch etwas benommen und haben gesagt, wir müssen eine Viertelstunde Pause machen. Und da habe ich mich hingesetzt und in dem Moment hat man diese Aufnahme gemacht. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Bild ist, aber für mich hat es viele Erinnerungen. Erinnern Sie sich an die Reaktion von Adolf Eichmann? Wir haben unter anderem beschlossen, wir wollen einen Dokumentarfilm machen. Wir wollten auch nicht zu lange, aber ungefähr dachten wir, 45 Minuten oder so einen Film zu zeigen. Also ich wurde von meinen Kollegen gebeten, das zusammenzustellen. Also ich habe 3 Tage und 3 Nächte zugebracht, alle Dokumentarfilme zu sehen, die es gibt, über Auschwitz und Bergen-Belsen und die Leichen dort und so weiter. Und ich habe diesen Film zusammengestellt, aber aus Fairness dem Angeklagten gegenüber wollte ich, dass er und seine Verteidiger den Film sehen, bevor wir das den Richtern zeigen. Also am Abend, bevor wir das im Gericht zeigen wollten, haben wir ihn in den Gerichtssaal genommen um ihn den Film zu zeigen. Es waren auch einige Journalisten dabei und so. Also ich kannte ja den Film. Deswegen habe ich nicht so auf den Film geguckt, sondern auf ihn. Ich wollte sehen, wie er reagiert, wenn er diese grausigen Bilder sieht. Also er war völlig stoisch, gar nicht weiter reagiert. Aber dann plötzlich sprach er sehr erregt zu seinem Wächter. Als die Sache dann vorbei war, habe ich den Wächter gerufen und habe gesagt, sag mal, warum war er auf einmal so erregt? Sagte er, er hat gesagt, man hätte ihm versprochen, dass er nie in den Saal kommt, es sei denn, er hat seinen dunkelblauen Anzug an. Und hier hat man in seinem grauen Pullover, hat man ihn in den Saal gebracht. Und man soll ihm doch sowas nicht versprechen, wenn man es nicht einhalten kann. Und er muss ja energisch dagegen protestieren. Also das war nun das Einzige, was ihn berührt hat, als er gesehen hat, diese grausigen Bilder. Gabriel Bach, wie hat sich Adolf Eichmann in den Polizeiverhören von dem israelischen Polizeioffizier Avner Less verhalten? Ja, gut, ich meine, er hatte zusammengearbeitet und ich meine, er wusste doch wahrscheinlich nicht, was nachher passieren wollte, aber er hatte auch vielleicht gedacht, dass es wichtig ist für ihn, da mit dem Verhör zusammenzuarbeiten. Aber was zum Beispiel auch für mich so ungeheuer frappant war, während er sehr berichtet hat, dem Avner Less, was da nun so in allen Lägern, in allen Staaten vorgefallen war, da hat er sich zurückversetzt und man konnte sehen, dass dieselben Gefühle noch hatte wie damals. Ich will ein Beispiel geben. Wir wissen wahrscheinlich, dass die Deportation der Juden aus Dänemark damals fehlgeschlagen war. Das wurde dann bekannt irgendwie und viele Dänen haben ihre jüdischen Nachbarn auf kleinen Schiffen nach Schweden gebracht. Und dadurch waren 3000 oder so Juden, sind dadurch auf diese Weise gerettet worden. Und der SS-Mann, der verantwortlich war für Dänemark, war ein Mann, der hieß Werner Best. Also ich kannte ihn nicht, aber ich hatte von den Dokumenten das Gefühl, dass das war 1943, dass für ihn 43 es wichtiger war, für Deutschland die Eier und die Butter und den Käse aus Dänemark zu bringen, als nun jeden letzten Juden zu töten. Als die Sache dann fehlgeschlagen war, hat er davon berichtet, ohne besondere Stellungnahme. Und da berichtet Eichmann und sagt zu dem Israeli-Polizeioffizier, sehen Sie, was es so für Menschen gibt. Nehmen Sie den Werner Best. Da war er bei mir in Berlin, da war er so klein. Und dann geht er nach Kopenhagen und macht mir Schwierigkeiten. Als ob er erwartet hatte, dass nur der Israeli-Polizeioffizier sagen wird, ach, Sie armer Mann, alle haben versucht, Sie dran zu verhindern, jeden jetzigen Juden zu töten. Und da hat auch Eichmann noch beschrieben, warum war er so erregt, dass der Werner Best hat anscheinend Informationen gehabt, dass am Abend, als man das beschlossen hatte, waren viele Wohnungen, wo Juden wohnten, geschlossen. Und da hat man mitteilen lassen, dass man am nächsten Tag kommen wird. Und er sagte, warum hat man die Tür nicht aufgebrochen? Warum hat der Werner Best nicht die Instruktionen gegeben, dass man die Türen aufbricht? Auf diese Weise ist die Sache fehlgeschlagen. Also da konnte er jetzt, nachdem er nun als Häftling sitzt in Israel, konnte er jetzt doch nicht verzeihen, dass einige Juden damals entkommen sind. Eine Sache werde ich sehr oft gefragt, auch so als Staatsanwalt muss man objektiv sein, ob es nicht doch irgendeinen Moment gab, wo es schwer war, nicht die Balance zu verlieren. Also das ist auch in dem Zusammenhang wichtig. Im Allgemeinen saß ja Eichmann in Berlin, hat die Fäden gezogen. Aber als die deutsche Armee damals in Ungarn einmarschiert ist, in Ungarn war ja auf Seiten von Deutschland und Italien, aber der Führer von Ungarn damals, Horthy, Admiral Horthy, wollte einen Separatfrieden machen, Hitler wollte das verhindern und hat sich damals mit ihm getroffen und Eichmann wurde nach Ungarn geschickt. Himmler hat gesagt, der Meister selbst soll nach Ungarn fahren, um zu verhindern, dass ein Massenaufstand von Juden oder eine Massenflucht von Juden möglich sei. Und deswegen kam Eichmann dahin, um, wie gesagt, so etwas zu verhindern. Das Erste, was er getan hat, hat er uns selbst berichtet. Er hat Instruktionen gegeben, dass die ersten Juden aus Ungarn, die nach Auschwitz kamen, bevor sie in die Gaskammern kamen, die wurden gezwungen, Postkarten zu schreiben an ihre Familien und an ihre Freunde. Und das hat Eichmann diktiert, was da stehen sollte. Da mussten sie schreiben, wir sind hier in einem wunderschönen Ort, Waldsee, wunderschönen Ferienort, wunderschöne Ausflüge, leichte Arbeit nur, aber nicht viel Platz. Also kommt so rasch wie möglich, damit ihr noch die Baracken und die Villen bekommen könnt, die hier noch offen stehen. Eichmann hat uns noch erzählt, habe ich noch hinzugefügt, bringt gute Schuhe mit für die Ausflüge, damit die Armee nachher die Schuhe bekommen kann, wenn die Leute in die Gaskammern kamen. Nun, unter anderem hatte ich alle Zeugen verhört im Gericht über Ungarn. Und da hörte ich einen Tag, bevor die Sache da zu Ende war von Ungarn, so ungefähr 4-5 Tage gedauert hat, da hörte ich, es gibt einen Mann in Israel, der hat eine solche Postkarte und lebt. Also ich habe ihn ausfindig gemacht, habe ihm gesagt, komm sofort nach Jerusalem. Also er kam um 11 Uhr nachts. Ich erzähle das, denn im Allgemeinen habe ich die Zeugen sehr sorgfältig vorher verhört. Aber als der Mann nun kam, und ich habe nie mehr als 3 Stunden Schlaf gehabt während der Zeit, also habe ich ihm gesagt, zeig mir die Postkarte, übersetze mir von Ungarisch ins Hebräische, was da steht. Das hat er gemacht. Und dann habe ich gesagt, gut, also was mit deiner Familie nun passiert ist, das erzähl uns morgen, wenn ich dich als Zeuge rufe. Auf die Weise hörte ich auch zum ersten Mal seine Geschichte. Und da beschrieb er, wie er diese Postkarte hatte und wie er in den Zug kam. Und mit seiner Frau und seinem Töchterchen, die 2,5 Jahre alt war, und seinem Sohn, 13 Jahre, 14 Jahre, hatte keine Ahnung, was dann nun passieren würde. Und beschrieb er, wie er nach Auschwitz kam. Und dann beschrieb er die Selektion, wie sie da rauskam. Ein SS-Mann, die Frau nach links, das Töchterchen natürlich auch nach links. Dann hat man ihn gefragt, was war ihr Beruf? Sagt er, ich war Ingenieur in der Armee, nach rechts. Wollte man ihn auch dafür noch behalten für Arbeit. Und dann war die Frage, wie alt ist der Sohn? 13 Jahre, 14 Jahre. Und da hat der SS-Mann gesagt, also da muss ich mich nochmal beraten mit meinen Vorgesetzten. Also es ging 1-2 Minuten und dann kam er zurück und sagt, renn nach deiner Mutti. Und da schrieb der Zeuge, sagt er, ich guckte, ich dachte, wird mein Sohn vielleicht meine Frau, wird er sie finden, denn da waren inzwischen schon 100 andere dazwischen gegangen. Sagte, meine Frau konnte ich nicht mehr sehen, die war verschwunden in der Menge. Mein Sohn war auch verschwunden in der Menge, ich konnte ihn nicht mehr sehen. Aber meine Tochter, die hatte einen kleinen roten Mantel. Und dieser rote Punkt, der nun so immer kleiner wurde, so verschwand meine Familie aus meinem Leben. Nun hatte ich meiner kleinen Tochter, Orly, die war 2,5 Jahre alt, hatte ich ihr einen roten Mantel gekauft, 2 Wochen vorher. Meine Frau hatte noch einen Tag vorher ein Foto gemacht mit mir, mit dem kleinen Töchterchen, mit dem roten Mantel. Also wie ich das nun hörte, und ich hörte es zum ersten Mal, da verschlug es mir völlig die Stimme. Der Zeuge erholte sich und wartete auf die nächste Frage. Die Richter haben mir ein Zeichen gegeben, ich soll weitermachen. Das Fernsehen war auf mir und ich konnte plötzlich keinen Ton herausbekommen. Ich habe dann versucht, mit meinen Dokumenten zu blättern. Also es hat vielleicht 3-4 Minuten gedauert, bis ich mich wieder unter Kontrolle hatte. Aber ich kann Ihnen sagen, seitdem, ich kann in einem Fußballstadion sitzen, ich kann in einem Restaurant sein, ich kann auf der Straße gehen und ich kriege plötzlich Herzklopfen und drehe mich um und sehe einen kleinen Jungen und ein kleines Mädchen mit einem roten Mantel. Ist vielleicht eine banale kleine Geschichte, aber für mich irgendwie ist dieser Moment besagt irgendwie mehr als irgendein anderer Moment, der uns begleitet hat in diesem Prozess.